Was machst du in Sport mit denen? Am Anfang wollte ich Zumba machen, aber okay, das habe ich bemerkt sofort, ist sehr schwer, nicht alle haben Rhythmus oder so. Und vielleicht für einige Frauen ist ein bisschen so viel Samba machen, weil von Religion und Kultur sind anders natürlich. Und das ich soll alle Kulturen respektieren, so habe ich jetzt ein bisschen Fitness mehr gemacht. Dann bedeutet mich Step arbeiten, mich Bänder und mit Gewicht. Entonces, dann mache ich immer meine Übung. Ich gucke, welche Bewohner sind gekommen an der Tat, ob sie es gibt auch Männer dabei. Dann versuche ich immer Übung machen, dass alles für alle passen, nicht nur Samba oder so. Aber ja, natürlich, weil das, ich mache gerne Tanzen, ne? No? Aber mache ich Sport mit den Bewohnern, Wochenende immer. Okay, schön, toll. Was wünschst du dir für deine Tochter, für deine Töchter in dieser Stadt? Sollte sich etwas ändern? In dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, ist dir was aufgefallen? Ich finde, weil es meine persönliche Meinung, ich habe Glück mit meinen zwei Kindern, mit meinen zwei Tochter. Sie sind super intelligent und sie sind gute Kinder. Sein Papa und ich haben alles gemacht, dass sie glücklich sind. Und das wünsche ich von ihrer Zukunft. Einfach so glücklich sein. Vielleicht bleiben nicht in Deutschland, vielleicht bleiben auch nicht in Mexiko, vielleicht finden einen Mann wie ich in Frankreich oder in Australien, wie ich gesagt habe. Vielleicht finden ihre Zukunft in andere Gesellschaft. Aber auf jeden Fall, sie müssen wissen, dass hier haben immer eine Mutter für sie, für beide. Dass egal was passiert, ich bin immer für meine Kinder da und werde ich immer unterstützen. Aber natürlich von ihrer Zukunft. Ich wünsche das Beste, Claudia. Was kann ich da sagen? Ich wollte gerne, dass meine Kinder eine Karriere studieren. Natürlich diese Welt verbessern, eine bessere Welt machen. Dass diese Umwelt, vielleicht die neue Generation schaffen, dass das Welt nicht mehr kaputt machen. Eine bessere Gesellschaft, bessere Politiker. Ja. Die Hoffnung ist immer, dass die nächste Generation und die nächste Generation schaffen, das ein bisschen zu verbessern oder besser als uns. Und das ich wünsche für meine Kinder nur glücklich bleiben, eine Karriere zu lernen, natürlich. Und ich respektiere immer, was sie wollen. Wenn sie wollen, nicht verheiratet, keine Kinder zu bekommen, dann ist ihre Entscheidung, ist ihre Liebe. Und wenn sie wollen, Kinder bekommen, dann werde ich Oma zu sein. Dann werde ich meine Enkelkinder lieben, natürlich. Aber es ist ihre Selbstentscheidung. Und wir in Hamm, was sollen wir ändern? Oh, ja, als Gesellschaft, ich finde Hamm eine sehr schöne Stadt. Warum nicht? Ich bin zufrieden hier, kann man sagen. Ich habe immer noch ein bisschen Wahl, wo ich mit Capri spazieren gehen kann. Ich bitte nicht viel für die Sachen. Wenn du bist glücklich drin, den ganze Welt ist wunderschön. Und dass ich spazieren gehe mit meiner Hundin 2 Stunden jeden Tag, wow, das ist ein Wahl und frisches Luft zu bekommen. Und nur mit netten Leuten treffe ich, weil alle Leute mit Besitzer von einem Hund sind nette Leute, weil wir geben Liebe an andere. Und in Hamm vielleicht konnten wir verbessern, aufpassen. Wir müssen diese Stadt aufpassen. Als ich bin nach Deutschland gekommen, nach Hamm, ich fand Hamm ein bisschen mehr sicher. Aber heutzutage fühle ich mich manchmal, okay, was ist das, was ist das? Ich bin von meinem Land raus wegen Sicherheit. Ich wollte gerne, dass Deutschland sicher bleibt. Das konnte ich sagen, sicher. Weil wenn Mexiko ist immer noch unsicher und Deutschland auch unsicher werde, das habe ich keine andere Wahl mehr. Ich bin alt, um in ein anderes Land zu wohnen. Ja, den Wald, den müssen wir auch schützen. Den dürfen wir nicht abholzen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, dann habe ich in Caprioni keinen Platz mehr, wo wir laufen. Aber ja, ich bin zufrieden. Ich gehe zu Fitnessstudio auch jeden Tag. Dann liebe ich auch. Hier ist ein Fitnessstudio in der Nähe, 10 Minuten. Ich habe eine Arbeit, einen Job, zwei sogar, zwei. Und dann fällt noch ein, ganz viele schöne Dinge aus Mexiko sind in diesem Raum. Aha, also eins ist total schön, hier auf der Decke, so eine gestickte Decke. Und die, sagtest du, ist aus Chiapas. Sí, aus Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Das ist die Hauptstadt von Chiapas. Es ist Handarbeit für die indigenen Frauen da. Da, dann müssen einmal reisen, wirklich. Sie müssen einmal nach Mexiko reisen und gucken, wie die Frauen auf der Straße. Sie sitzen am Burgstein und bauen mit Hand alles. Dann du fragst, wie viel kostet es und ja, von dieser wunderschönen Arbeit so wenig zu bezahlen. Machen viele ganz, Sachen. Ganz wunderschöne Farben, leuchtende Farben. Ja, Mexikaner lieben Farben. Und wunderschöne Stickarbeit. Blumen, ornamentale Blumen. Total schön. Sie, ich habe viele, ein Gemisch hier. Viele Sachen aus Deutschland und viele Sachen aus Mexiko. Ein Gemisch. Wir lieben dieses Land auch. Und ich sage immer meine Kinder, sie haben zwei Nationalitäten. Zwei. Und wirklich, es ist ein Glück, Mexikaner und Deutscher zu sein. Es ist konnte nicht alles dazu sagen, aber die Kultur von den zwei Ländern, die Geschichte, das Deutschland hat und Geschichte von Mexiko ist auch, ist eine Sache, das musst du stolz, manchmal auch traurig, aber wir haben Geschichte, wir haben gekämpft immer für unsere Freiheit. In Deutschland haben auch viel Geschichte, gute, manchmal nicht gut, aber die zwei Länder sind reich in Kulturen, in Geschichte, in Essen, Folklore, Traditionen. Wow. Ich bin zufrieden, Gott sei Dank.